Wir beginnen, inshallah. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu ala Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin, wa ala Alihi wa Ashabihi Ajma'in. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan, wa anta tajalul hazana idha shi'ta sahla. Barakallahu fikum, Shabab. Wir haben gestern über die 13. Eigenschaft von Ahlil Jahiliyyah gesprochen. Stimmt's? Aywa. 13. Eigenschaft von Ahlul Jahiliyyah war welche? Al-Ghulu. Fil Ulema'i wa Salihin. Sie übertreiben bei den rechtschaffenen Menschen und sie übertreiben bei ihren Gelehrten. Das ist eine Eigenschaft für Ahlul Jahiliyyah, die Leute der vorislamischen Zeit. Okay? Oder wenn du sagst Ahlul Jahiliyyah, dann sind damit die Leute des Kufres gemeint, Kafirin. Ja? Für die, die es noch nicht wissen, unser Buch, das wir Freitag und Samstag machen, ist was? Ja? Al-Masailu al-Jahiliyyah. Ja? Beispiele für die Eigenschaften der Leute der Jahiliyyah. Oder der andere Name für das Buch, wie Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah in seiner Risala, was er an die Ulema damals in seiner Zeit, ja, in der Zeit von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, als er das Brief geschickt hat, die Risala an Shuyukh, Ulema, Duat, Talabat al-Ilm seiner Zeit, hat er geschrieben: "Hadhihi umur khalafa fiha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ahl al-jahiliyyah, ha? Min al-ummiyyin wa kitabiyyin." Das bedeutet, diese Sachen, bei diesen Sachen oder bei diesen Eigenschaften hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den Leuten der Jahiliyyah unterschieden. Welche Leute der Jahiliyyah? Zwei Arten hat er dann gesagt. Die Analphabeten, die kein Buch haben, und das sind in diesem Fall gewesen, wer die Araber. Und Ahlul Kitab, ja, die Leute, die ein Buch hatten, also Taurat und Injil, oder die Juden und die Christen. Al-Muhim, heute inshallah ta'ala sind wir zu der 14. Mes'ala gekommen. Sagt Sheikh Rahimahullah ta'ala. Rabi'ata Ashar. Rabi'ata Ashar, anna kullu ma taqaddam. Alles, was wir bis jetzt erwähnt haben. Ja? Wir haben da Sachen erwähnt. Die Eigenschaften von Kuffar, wenn man sie hat, dann ist man kein Muslim. Okay? Und wir haben auch Eigenschaften erwähnt. Das sind zwar Eigenschaften von Kuffar, aber es bedeutet nicht automatisch, dass derjenige Muslim, der sie begeht oder bei sich hat, dass er aus dem Islam ausgetreten ist. Aber er hat begeht das Mindeste, was man sagen kann, eine Sünde. Ja? Oder eine Sache, die ihn eventuell dann später in den Kufr führt, wie wir das inshallah ta'ala dann noch einmal erklären werden. Ja? Sheikh sagt hier, أَنَّ كُلَّ مَا تَقَدَّمْ مَبْنِيٌ عَلَى قَائِدَ وَهِيَ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ. Alles, was wir bis jetzt erwähnt haben, ist aufgebaut auf was? Auf einer Regel. Und diese Regel heißt النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ. Das was? Negieren und bestätigen. Negieren von Allah subhanahu wa ta'ala als der einzige wahre, anbetungswürdige Gottheit. Ja. Das, was? Du negierst jede andere Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala und bestätigst gleichzeitig auch Allah subhanahu wa ta'ala als den einzigen Gott. Negierst all das, was die Menschen außer Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Dann kommen wir zu den Eigenschaften. Dann akzeptierst du oder bestätigst nur Allah subhanahu wa ta'ala als den einzigen, wir haben gesagt, zuerst anbetungswürdigen Gott. In Ibadah allgemein. In Gesetzgebung spezifisch. Okay? Und gleichzeitig leugnest du was? Also in diesem Zusammenhang? Jeden anderen Gesetzgeber außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann, wer hat das Amr? Oder den Amr? Tabaraka wa ta'ala. Einzig und alleine. Ala lahul khalku wal amr. Gebührt ihm oder gehört ihm nicht die Schöpfung und Befehl? Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der befehlt. Das bedeutet, du negierst jeden anderen Befehlshaber außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und so weiter. Es gibt eine Liste, ich könnte noch eine Stunde oder noch mehr könnten wir darüber reden. Na? Islam ist aufgebaut auf einer wichtigen Regel. Sie heißt wie noch einmal? An-Nafi und Ithbat. Was bedeutet Nafi? Nefi bedeutet verneinen. Ein Nefi bedeutet verneinen. Okay? Negieren. Weil wir haben gesagt, Shahadatu in la ilaha illallah ist aufgebaut auf zwei Rücken. Zwei Rücken. Wer sie nicht ausführt, ist kein Muslim, auch wenn er 1 Million Mal la ilaha illallah sagt, er ist trotzdem kein Muslim. Zwei Rücken, Ruknan von Shahadatu in la ilaha illallah. Wie heißen diese zwei Rücken? Ein Nefi und Ithbat. Ja? Verneinen, negieren und bestätigen. Oder mit anderen Worten, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, das ist Nefi, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, und an Allah glaubt, فَكَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, also الْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ وَإِيمَانُ بِاللَّهِ. Zwei Rücken von Shahada, La ilaha illallah. La ilaha, La ilaha, La nafia li jins. Es gibt nichts, absolut gar nichts. La ilaha, keinen Ilah. Was ist Ilah? Ma'bud. La ma'bude, es gibt nichts Anbetungswürdiges. Nichts kann man anbeten. Illa dieses Adawatul min Adawatul Istisna, ja, außer wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagst du, nur Allah subhanahu wa ta'ala ist anbetungswürdig. Und wie gesagt, dann alle anderen Sachen, die wir bereits erwähnt haben, wenn wir jetzt 13 Sachen erwähnen würden, die wir bereits erwähnt haben, würde das was? Ja, das würde uns unsere Zeit kosten, deswegen werden wir hier einfach weitermachen. Aywa. Dann sagt Sheikh rahimahullah ta'ala, فَيَتَّبِعُونَ الْهَوَى وَذَنْ. Ja? Sie befolgen was? Sie befolgen ihre Gelüste, ihre Triebe. Wadhan, was ist Dhan? Dhan, sie befolgen Meinungen. Ja, ich denke, ich glaube, ich Theorien und so weiter und so weiter. يُعْرِدُونَ أَمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ, und drehen sich ab oder wenden sich ab von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat. Diese Sache ist eine Eigenschaft der Kuffar, damals gewesen in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und in unserer Zeit. Und nicht nur das, es gibt Menschen, die sich zum Islam bekennen, sie, was machen sie? Ja, يَتَّبِعُونَ الْهَوَى, sie befolgen ihre Gelüste. Und verschiedene Theorien und Meinungen. Und was machen sie noch, diese, die sich zum Islam bekennen? Es gibt viele, sie bekennen sich zum Islam. أَبْنَاءُ جِلْدَتِنَا, Leute, unser Volk, unsere Haut. Araber, Türken, Afghanen, Bosnier, Tschetschenen und so weiter und so weiter. Was machen sie? Sie befolgen Hawa, ihre Triebe und Gelüste. Und sie befolgen verschiedene Meinungen und wenden sich ab von dem, was Allah ihnen gegeben hat. Was ist das für eine Eigenschaft? Eigenschaft des Kufrs. Ja? Eigenschaft der Kuffar. Ja? Und dieses Abwenden nennt unter anderem auch Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah bei den Nawakid al-Ashara. Ja? Nawakid al-Ashara, 10 Taten, die aus dem Islam rausbringen. Ja? Da wird noch ein Nakt erwähnt, unter anderem. Welcher, wie heißt er? Ja? Al-I'rad an Dinillah. Das Abwenden von Allahs Religion. Ja? Er lernt sie nicht, die Religion, und er handelt nicht danach. Ja? Alles? Alhamdulillah. Taib, jetzt kommen wir, inshallah, diese Sache ist ganz klar und deutlich. Okay? Derjenige, der sich vom Islam abwendet, Abwendung. Du wendest dich ab. Ja? Was ist das Gegenteil von Abwenden? Okay. Stimmt. La irad, das Gegenteil von irad im Zusammenhang mit den Shurut la ilaha illallah. Nein, nicht bestätigen. Al-ilmu wal-yaqinu wal-ikhlasu wa-sidku wal-mahabbatu wal-inqiyadu wal-kabul. Al-inqiyadu wal-kabul. Du wendest dich nicht ab, sondern was machst du? Wendest du dich von Allahs Religion ab? Nein, du machst das Gegenteil. Du akzeptierst sie und du befolgst sie. Wer das nicht hat, kann kein Muslim sein. Ja, und das muss man genau so sagen. Wer das nicht hat, kann kein Muslim sein. Ja, uns interessiert nicht, wie sagt man das, bestimmte Personen, dass wir den Leuten hinterherrennen. Das ist Zeitverschwendung. Warum? Warum ist das Zeitverschwendung? Ich habe euch einmal erzählt, diese Meinung von Ibn al-Qayyim, nicht Meinung, sondern eine weise Hikmah, Aussage. Ja? Was sagt er? Er sagt, ein Mensch, der durch eine Wüste geht, okay? Durch eine Wüste, Natur halt. Outdoor. Du bist draußen. Was wirst du machen? Wenn unterwegs auf der Straße oder auf dem Weg ist ein Skorpion oder eine Schlange, was machst du? Du erledigst ihn und gehst einfach weiter. Aber du wirst nicht jetzt herumsuchen, wo sind die Skorpione und die Schlangen und dass du sie jetzt tötest und deine Zeit verschwendest mit ihnen. Weil was wird passieren? Du wirst nur deine Zeit verschwenden. Und deine kostbare Zeit wird vergehen mit irgendwelchen Ungeziefer, dass du da herum durch die Zeit jagst. Nein. Wenn sich da irgendwas vor dir kommt, jemand begeht eine Sache, sagst du, ja, das ist Kufr. Ja, das ist Kufr. Das, was du da gemacht hast, ist eine Tat, die aus dem Islam rausbringt. Aber dass du jetzt herumrennst durch den Dschungel und die Leute analysierst mit einer Lupe, ja, das ist alles Zeitverschwendung. Warum? Deswegen sagen wir, wer so etwas macht, ist kein Muslim. Jemand wird kommen und sagen, ja, Habibi, das kann man nicht so sagen. Na, was willst du denn sagen? Jemand, der so etwas macht, ist doch Muslim. Jemand, der so etwas macht, ist Muslim, oder was? Ja, er wird nicht sagen, na, er ist schon Muslim. Weil wenn er das sagt, dann hat er seinen Verstand verloren. Und seinen Dien auch. Ja? Das wird er nicht sagen, sondern er wird beginnen, mit dir zu diskutieren. Warum? Um deine Zeit zu verschwenden. La hawla wa la quwwata illa billah. Tayyib, al-Hawa, was ist Hawa? Noch einmal. Gelüste und Triebe. Okay? Also Sheikh sagt hier als Tarif, wie sagt man Tarif? Definition von Hawa, ma tamilu ilayhi an-nafsu bi-shahwa. Eine Sache, zu der die Seele neigt. Eine Sache, zu der die Seele neigt, verbunden mit Shahwa, mit Gelüsten und Trieben. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Hawa. Und Hawa, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diese Triebe können eine Gottheit sein von einem Menschen. Sein Gott. Er guckt nicht in Koran und Sunna. Was Allah erlaubt, was Allah verbietet, was Allah sagt, was Allah befehlt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam befehlt. Nein. Sondern seine Seele ist die befehlt und verbietet. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hast du nicht denjenigen gesehen, der seine Triebe und Gelüste zu seiner Gottheit genommen hat? Ja? Gottheit, es ist ein Gott. Deswegen sagen manche Ulema, unter anderem, derjenige, der das Gebet aufgibt. Ja? Warum ist er Kafir? Weil seine Triebe und seine Gelüste seine Gottheit sind. Warum? Was ist Beweis dafür? Für diese Worte. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Ahdu beinana wa beinahum us-salah. Der Unterschied, Al-Ahd, in diesem Wort Ahd bedeutet eigentlich Vertrag. Aber in diesem Sinne bedeutet Ahd der Unterschied. Al-Farq, Unterschied. Der Unterschied zwischen uns und zwischen ihnen ist das Gebet. Was ist der Unterschied zwischen einem Muslim und einem Kafir? Was? Nein, nicht das Gebet. Sondern, echt? Der Unterschied zwischen einem Muslim und Kafir ist was? La. Eine präzise Sache, Tauhid. Wenn du sagst Tauhid oder Iman. Der Unterschied zwischen einem Muslim und Kafir ist Tauhid oder Iman. Hat die gleiche Bedeutung eigentlich. Okay? Tauhid oder Iman. Wenn du sagst Kafir, dann sagst du Iman. Weil das Gegenteil von Kufr ist Iman. Und wenn du sagst Muwahid, das Gegenteil von Tauhid ist Schirk. Okay? Al-Muhim. Der Unterschied zwischen einem Muslim und einem Kafir ist Iman und Kufr. Oder Tauhid und Schirk. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nennt das Gebet, wie in diesem Hadith, das Gebet nennt er Tauhid und Iman. Der Unterschied zwischen uns und zwischen denen ist was? Das Gebet. Also Iman und Tauhid ist das Gebet. Dann sagt er, فَمَنْ تَرَكَهَا فَكَدْ كَفَرْ. In einer anderen Überlieferung, فَكَدْ أَشْرَكْ. Wer es aufgibt, wer es aufhört zu beten, hat Kufr begangen. In einer anderen Überlieferung, فَكَدْ أَشْرَكْ, hat Schirk begangen. Dann wird jemand kommen und sagen, okay, Schirk, in welchem Sinne Schirk? Er betet nicht mehr, wie Schirk. اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى. Er will nicht beten, er folgt seiner Triebe. Seine Triebe sind Gott. Subhanallah. Und diese Triebe sind wirklich, Wallahi, wenn man sie nicht in wenn man sie nicht mit Koran und Sunna, wie heißt das, dass du sie so begrenzt und dass du sie, ich brauche ein präzises Wort. Bändigen ist gut. Deine Triebe, wenn du sie nicht bändigst, Shahawat und Hawa, Das Mindeste, was dir passieren kann, ist, ja, es wird aus dir einen schlechten Muslim machen. Ein schlechter Muslim. Ja. Omar radiallahu sieht einen Mann auf der Straße, subhanallah. Ja. Der trägt ein Stück Fleisch, hat er irgendwo gekauft. Und er sagt, was ist das? Er sagt, ich habe für Dirham Fleisch gekauft. Die Frauen zu Hause wollen Fleisch. Er sagt zu mir, alles, auf was du Lust hast, kaufst du gleich, oder was? Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ist es erlaubt, dass du Fleisch kaufst? Natürlich, halal, hundertprozentig. Dass du es kaufst und nach Hause bringst, alles erlaubt. Aber Omar radiallahu anhu sagt zu ihm, alles, auf was du Lust hast, kaufst du dir gleich. Ja? Das kann zu einem Problem führen. Warum? Mit deiner Seele. Ja? Weil die Seele, sie will nicht nur manchmal was, sondern sie will immer was. Ja? Aber wenn du ihr den freien Lauf gibst, ja, wird es sich nicht mehr nur auf das Anschauen von Frauen auf der Straße oder von Mädchen auf der Straße, es wird nicht nur dabei bleiben. Ja? Du wirst sie nicht bändigen. Sie wird immer mehr wollen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, und dann am Ende hast du ein Problem. Mit Facebook, mit Internet, mit dem Treffen mit irgendwelchen Mädchen ohne Erlaubnis von ihrem Wali. Ja? Nicht, dass sie braucht keine Erlaubnis. Du brauchst Erlaubnis von ihrem Wali, dass du sie triffst. Ja? Braucht das Mädchen Erlaubnis ihres Vaters, dass sie sagt, Papa, darf ich mich mit einem Jungen treffen? Gibt es sowas im Islam? Nein. Sondern du musst ihn fragen, darf ich deine Tochter treffen? Natürlich in deiner Anwesenheit. Versteht ihr das? Ja? Aber nein, wenn man den Trieben freien Lauf gibt, dann wird das irgendwo hinführen bei Yasubillah. Ja? Und wir haben ehrlich gesagt das Problem hier. Was ist unser Problem? Wir haben nicht das Problem in Bezug auf Koran und Sunna, auf Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten, sondern wir haben das Problem mit unserem, was? Mit dem Wohlstand, in dem wir leben. Ja. Unsere Seelen wollen und wir geben es ihnen. Und dann haben wir später ein Problem. Wir sind zu einer Generation geworden, die nicht viel tun kann. Warum? Weil wir hängen an dieser Dunya, wir hängen an diesen Lüsten, an diesen Trieben, an diesen Shahwat, und wir hängen daran. Ob wir es zugeben wollen oder nicht. Ja? Ihr kennt diesen Sheikh Safiur Rahman, Al-Mubarak Furi. Ja? Wer ist Al-Mubarak Furi? Wer ist Sheikh Al-Mubarak Furi, rahimahullah ta'ala? Ist ein Muhaddith aus Indien. Okay? Der beste Muhaddith seiner Zeit. Er hat das Buch Rahikul Maktum geschrieben. Rahikul Maktum, der versiegelte Trank von Paradies. Ein Buch in Sira. Ja? Tausende Schriftsteller seiner Zeit haben Sira-Buch geschrieben, dass Voraussetzungen waren, dass das Buch nach Koran und Sunna ist. Nach Sunna Sahiha, ja, dass Sahih Überlieferungen sind, dass die Rhetorik und die Art wirklich was Besonderes ist. Auf jeden Fall, er hat mit seinem Buch den ersten Preis gewonnen. Ja? Al-Muhim, Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Schreibt euch das auf und dann könnt ihr das Buch runterladen. Ich glaube, gibt es das auf Deutsch? Müsste es eigentlich geben. Ja? Was ist an diesem Buch so besonders? Das Buch ist phänomenal. Und das ist das erste Buch, das ich gelesen habe. Und dieses Buch hat mein Leben verändert. Halas. Dieses Buch in Sira. Ja? Rahikul Mahtum heißt das. Ja, so heißt dieses Buch. Noch eine andere Sache, wieso dieses Buch so besonders ist. Ja? Jeder Muslim auf dieser Welt kennt dieses Buch. Ja? Und die Araber, 92 in Bosnien, als Krieg war, die Araber, die gekommen sind aus den arabischen Ländern, um die Muslime dort zu unterstützen, das erste Buch, das sie auf Bosnisch übersetzt haben, war dieses Buch Rahikul Maktum. Ja? Warum nicht ein anderes? Es gibt Sahih al-Bukhari, Tirmizi, die haben dieses Buch speziell ausgewählt, weil es wirklich, wenn du liest, du glaubst, du bist mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Uhud oder in Badr oder in Tabuk. Versteht ihr? Das Buch ist Al-Muhim, dass wir nicht jetzt über das Buch reden. Sheikh Al-Mubarak Furi ist gekommen aus Indien nach Hajj zu machen, vor circa 80 Jahren oder sowas. Und er ist nach Medina gekommen. In Medina gab es damals Darul Hadith. Okay? Das war ein Student. Darul Hadith gibt es in Mekka noch immer. Okay? Das Haus von Hadith, des Hadith. Ja? Al-Muhim, in Medina, als er gekommen ist, das war ein großes Ereignis. Alle Tulab, alle Studenten und Daia sind gekommen, um Sheikh Mubarak Furi zu sehen. Das war nicht irgendwas. Das war Sheikh Muhaddith seiner Zeit aus Indien. Ja? Und es ist nicht kein Geheimnis, dass die Inder, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen starke, wie sagt man das, Hiv, Zakir, also wie sagt man das, Gedächtnis, Gedächtnis gegeben hat. Die lernen, subhanallah. Es gab Studenten, die kann hunderte Hadithe an einem Tag lernen auswendig, Habibi. Es setzt sich hin, Allahumustan. Das ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn man sie nicht richtig verwendet, wird das was sein? Wird das eine, keine Ni'me, sondern Nikma. Allahumustan. Allah, dass wir nicht vom Thema abweichen. Wenn wir jetzt beginnen, über Indien zu reden, dann werden wir wirklich katastrophale Geschichten hören. Al-Muhim. Alle Studenten haben sich versammelt, um Sheikh Al-Mubarak Furi zu sehen. Na? Die sind reingekommen. Al-Mubarak Furi sitzt auf dem Boden ohne Teppich, ohne Bett, ohne gar nichts. Ja? Sondern sitzt nur einfach auf diese Belat, wie heißt das also, auf diese Fliesen halt. Er sitzt auf den Fliesen und ihr habt es wahrscheinlich, wer Hajj war oder Umrah, hat gesehen, die haben immer so wie eine Lake, wie eine Bettlake. Und sowas tragen sie immer mit sich herum. Okay? Diese Bettlake, ja, hat er bei sich gehabt, ist auf dieser dünnen Bettlake gesessen, hat Bücher waren und ihm, ist auf dem Boden gesessen, hat gelesen. Die sind sofort gegangen zu diesem Hausmeister, haben gesagt, subhanallah, Sheikh, Mubarak Furi sitzt auf dem Beton, auf dem Boden. Gibt es keine Matratzen und Betten und Decken und Polster und so weiter? Er sagt, lasst mich in Ruhe, geht zu ihm und fragt ihn, was los ist. Ich habe damit nichts zu tun. Die sind zu ihm und haben gesagt, ja, Sheikh, es gibt alles, wir haben alles hier. Saudi-Arabien, ja, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir haben alles. Ja. Bett, kannst du alles haben? Wir haben alles hier. Decken und sowas. Er sagt, danke, ich weiß schon. Aber ich und meine Studenten und meine Brüder in Indien, wir leben so. Wir sitzen auf dem Boden. Diese Lake, das ist unser Bett und unsere Decke und unser Polster und unser ganzer, wie sagt man das, Bettzeug. Ja, diese eine Lake. Und ich brauche nichts anderes. Ja, er sagt, ich habe Angst, ich werde hier länger bleiben, 1-2 Monate oder noch mehr. Ja, ich werde mich an diesen Taraf werde ich mich gewöhnen. Und dann ist das Leben in Indien unmöglich. Wenn ich zurückkehre, kann ich nicht mehr mit diesen Leuten leben. Wenn ich mich gewöhne an diesen Wohlstand, den ihr hier habt, subhanallah. Ja. Sobald ein bisschen du spürst, es ist warm, du Mukayf, schaffst sofort Klima, Allahu Akbar, alles funktioniert. Ja? Drückst auf Knopf, kalte Wasser kommt. Yalla, Bismillah, schmeißt du weg diese Plastikbecher. Allahu Akbar. Und noch Sheikh Al-Mubarak Furi, weißt du, was das bedeutet? Sudeisi ist nicht einmal kleine Finger von Mubarak Furi. Und Sudeisi ist so dick geworden, weil er so viel gegessen hat. Allahu Akbar. Ja? Aber der wollte das nicht. Er wollte nicht dieses saudische Reichtum. Er wusste, dass ihn das kaputt macht. Ja. Aywa. Naam. Wo sind wir stehen geblieben? Barakallahu fikum. Auf jeden Fall, wie gesagt, all das, was wir bis jetzt erwähnt haben, ist gegründet oder aufgebaut auf einer Regel. Das ist was? Negieren und bestätigen. Negieren, dass jede falsche Gottheit, ja, und jede Gottheit ist falsch, außer Allah subhanahu wa ta'ala ist die einzige Gottheit. Negieren. Dann das Anbeten, Gehorchen, Befolgen und so weiter. Okay? Aber bei den Mushrikin, bei den Kuffar, ist es das Gegenteil. Dann sagt Sheikh Al-Hazimi, Ithbatu ma nafahu Allah. Sie bestätigen das, was Allah verbietet. Bei den Kuffar ist es so. Das, was Allah befehlt, lehnen sie ab. Das, was Allah verbietet, das bestätigen sie und halten es für gut. Und diese Eigenschaft bis Yawm al-Qiyamah. Bei Kuffar und bei Kuffar, die sich zum Islam bekennen. Komm, bring ihm irgendwas vom Islam, von Hadith oder irgendeine Regel der Scharia. Er lehnt das ab, kategorisch, er lehnt das ab. Aber nenn ihn irgendeine Sache des Kuffers. Er akzeptiert es, er will es. Subhanallah. Ja? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ. Also, Beweis für was? Dass sie das Gegenteil nehmen von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Und diejenigen, die an Batil glauben und an Allah, was machen? Kufr machen. Ja. Die glauben an den Batil und an Allah glauben sie nicht. Ulaike humul khasirun. Was ist das Gegenteil? Was ist die Eigenschaft? Also Allah erwähnt die Eigenschaft von Mushrikin. Was, an was glauben sie? Ja? Yu'minuna bil batil wa yakfuruna billah. Ja? Aber ein Mu'min, was verlangt Allah von einem Mu'min? Ja? Yakfuruna bit taguti wa yu'minuna billah. Yakfuru, faman yakfur bit tagut. Wer Kufr in den Batil macht und Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ich sage Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wenn man diesen Namen sagt, die Ahlul Bidah, bei denen wird die Haare, ihre Haare kommen so hoch. Aha. Alle Ahlul Bidah, egal ob Rafida oder Sufiyyah oder Jahmiyyah oder Mu'tazila oder irgendeine andere Sekte, wenn man Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, die bekommen, wie sagt man das? Aywa, ala tool. Ja. Letztens, subhanallah, letztens, hört zu, ach, diese, die Ahlul Bidah, wer Ahlul Bidah, wo Yazen Billah wird, das bedeutet, er hat keine Qawaid aufgebaut auf Koran und Sunnah. Ja? Eher, das ist nicht, dass man sagt, eine Sekte, halas, das in ihre, nein, sondern sie entwickeln sich immer mehr. Gibt es eine Entwicklung im Islam, bei Ahlul Sunnah wal Jamaah, im religiösen, in islamischer Hinsicht, eine Entwicklung, immer mehr, immer besser? Nein. Islam ist das, was die Sahaba Ridwanullahi alaihim praktiziert haben. Das ist Islam. Wer irgendwas anderes bringt, Sahaba haben es nicht gemacht, ist nicht Islam. Akzeptieren wir nicht, wollen wir nicht. Aber bei Ahlul Bidah, es hat keine Grenzen. Und ihre, subhanallah, in unserer Zeit, wisst ihr, wie sie sind? Ja? Diese Sufia, diese Naqshbandiyya, hier in Wien. Letztens schickten sie einen Miskin, ja? Ein Österreicher hat Islam angenommen. Ja? Und die haben ihn dort sein Gehirn gewaschen, der Arme, haben ihn hierher geschickt. Und wir beginnen ein bisschen zu reden, zu diskutieren und so. Und ich habe nur den Namen Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah erwähnt. Ja? Wisst ihr, was er sagt? Er sagt, Ibn Taymiyyah war ein Sufi. Ich sage, wer hat dir das gesagt? Ich sage, Wallah, er war ein Qadiri. Ein Qadiri, wisst ihr, wer die Qadiri sind? Das ist diese Sufi-Sekte, das sind die mit den langen Haaren und mit langen Schnurrbart. Sie tanzen so mit den Haaren so nach vorne und stecken sich dann Messer in den Kopf. Und das sind Sekte der Qadiriyye. Die gibt es in der Türkei und Irak und Iran. Ja? Bei den Arabern und bei den Kurden. Ja. Habt ihr die gesehen? Gibt es im Internet. Das sind die Qadiriyye. Sufis Qadiriyye. Er sagt, Sheikh Islam, ich war ein Qadiri. Ich sage, Allahu Akbar. Der menschliche Verstand ist wirklich, oder die Dummheit, dieser Leute ist wirklich, kennt keine Grenzen. Das ist so eine Lüge, sagen. Al-Muhim, sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wa adallu dalal, die größte Dalala, der größte Irregang ist was? Ittiba'u dhann wal hawa, das Befolgen von was? Von irgendwelchen Meinungen. Ich denke, ich glaube, ich, was ist dhann in Wirklichkeit? Akthabu al-Hadith, sagt der Prophet Sallam, die größte Lüge ist wann? Ich glaube, ich denke, theoretisch, dies, da, alles unakzeptabel. Darauf ist aufgebaut, wer ist, von wem die Religion? Von Kuffar. Deswegen du als Muslim darfst deine Religion nicht aufbauen oder deine religiösen Meinungen darfst du nicht aufbauen auf dann. Und schon gar nicht auf was? Al-Hawa. Was ist Al-Hawa? Gelüste, Triebe, es zieht sich. Es zieht dich, dass du diese Meinung akzeptierst. Mein Herz akzeptiert diese Meinung. Welches Herz, ja Rabbi? Welches Herz? Ja? Gibt es das? Ja? Zum Beispiel. Der Prophet, das ist, wir nennen nur Beispiele, ihr könnt auch ein anderes Beispiel. Nennt mir ein Beispiel. Etwas, was der Prophet befehlt. Oder Allah subhanahu wa ta'ala befehlt dir etwas. Esch? Bart. Du sagst es. Du sagst es, der Professor befiehlt, dass man den Bart wachsen lässt. Wachsen lassen. Ja? Lassen bedeutet, lass mich in Ruhe, greif mich nicht an. Ja, das würde lassen. Ja, dass du dir den Bart wachsen lässt und den Schnurrbart schneidest, okay? Und du kommst und sagst, Wallah, ich denke, das war damals so. Und ich denke, das, was du denkst, ist wie viel wert? nichts wert. Ja? Und dann, wenn du noch Hawa befolgst, dann sagst du, na, wallahi, ich fühle mich besser ohne Bart. Das ist Befolgen von Hawa. Und das, wie bekämpft man Hawa? Wie bekämpfst du diese Hawa? Indem du das machst, was der Prophet dir sagt, auch wenn es dir äußerlich nicht gefällt. Warum? Warum? Weil das, wer ist derjenige, dem es nicht gefällt? Deine Hawa. Sie will es nicht. Aber du musst dagegen ankämpfen. Heute, subhanallah, Brüder und Schwestern, Muslime und Musliminnen machen irgendwelchen Blödsinn und dann sagen sie, wallahi, ich habe Probleme mit Djinn. Immer ist der Djinn Problem. Djinn ist schuld für alles, was dir geschieht. Wallahi, ich habe Probleme mit Djinn. Na, wallahi, der Djinn ist besser als du. Du bist das Problem. Ja, lass den Djinn. Wenn du Koran lesen würdest, inshallah ta'ala, und Rukia selber machen würdest und Zikrn in der Früh und Zikrn am Abend, gäbe es vielleicht inshallah ta'ala keine Probleme mit Allahs Erlaubnis. Aber immer ist Djinn schuld. Oh, ich habe Probleme mit Djinn. Ja. Stimmt's? Ja. Ständig ist immer Djinn, subhanallah. Ja. Deine Hawa, du bist der Djinn. Allahu Ustan. Naam. Tayyib, inshallah ta'ala, diese Sache ist mehr als deutlich. Kommen wir inshallah ta'ala zu der 15. Eigenschaft der. Wieso erwähnen wir diese Eigenschaft noch einmal? Zum 100. Mal. Wieso erwähnen wir diese Eigenschaft der Ahlul Jahiliyya? Wer will es versuchen? Ah, tawakkal Allah, yalla, verlass dich auf Allah und schieß los, auch wenn du daneben schießt. Aywa. Um sich davor zu schützen. Der Professor mir sagt, man tashabbaha bikawmin fahuwa minhum. Wer einem Volk ähnelt, der gehört zu ihnen. Ja? Wir wollen das nicht. Wir wollen zu Ahl Islam gehören. Deswegen werden wir diese ganzen hässlichen Eigenschaften herausfiltern, inshallah ta'ala, um sie loszuwerden. Okay? Du findest eine Sache, subhanallah, die befolgen irgendwelche Meinungen, Wann und Hawa. Bei mir, manchmal ist es auch so, weißt du, Allah befehlt etwas oder der Prophet befehlt etwas oder verbietet etwas, aber ich mache es irgendwie trotzdem. Der Prophet verbietet eine Sache, ist verboten, haram. Ja? Aber ich mache es irgendwie trotzdem. Das bedeutet, ich habe eine Eigenschaft von Kuffar, von Ahlul Jahiliyyah. Deswegen muss ich dagegen ankämpfen. Okay? Weil wenn jemand wirklich mit sich selbst ehrlich ist und sagt, diese Sache, die ich mache, du musst nicht, gibt es sowas wie nennt man das? Beichte, gell? Beichte. Du gehst in Kirche und Beichte, sagst, ich habe gesündigt, Vater, und der sagt dir, okay, alles klar, wir werden das checken. Gibt's nicht. Sondern es ist zwischen dir, zwischen Allah. Du musst ehrlich sein und sagst, ja Rabbi, ich habe ein Problem. Hilf mir, wenn du mir nicht hilfst. Es gibt keine Hilfe für mich. Wer kann dir helfen? Hodja? Sheikh? Da'ya? Nein, es gibt keine Hilfe. Du hast gesehen, das ist Haram. Und dann hast du diesen Haram bei dir gefunden. Das bedeutet, du musst was dagegen machen. Und das allererste, inshallah ta'ala, ist was? Zugeben vor Allah subhanahu wa ta'ala und bitten, dass er dich inshallah ta'ala aus diesem Dreck rauszieht. La hawla wa la quwwata illa billah. Taib, 15. Sache. I'tidharuhum an ittiba'illah bi adamil fahm. Diese Kuffar haben eine Eigenschaft, dass sie, i'tidhar bedeutet sich rausreden. Sich rausreden oder was i'tidhar? Ausrede. Ausrede. Was habe ich gesagt? Sich ausreden. Ausrede. I'tidhar ist Ausrede. Sie versuchen sich rauszureden, dass sie nicht Allah subhanahu wa ta'ala Befehle befolgen, bi adam il fahm, und sagen, ich verstehe das nicht. Ja? Du kommst zu ihm und erklärst ihm Koran, erklärst ihn den ganzen Tag, dass nur Allah anbetungswürdig ist, und er kommt und sagt, ich verstehe es nicht. Verstehst du das, barakallahu fikum? Ja? Das ist eine Eigenschaft spezifisch für sie. Ja? Und auch für die, die sich zum Islam bekennen, aber sich, yani yataghaba, stellt sich dumm. Ja? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ja? Stell dir vor, auch Aslen ist Fahmul Hujja Schart oder ist Qiyamul Hujja Schart? Also, dass du sagst, er ist ein Kafir. Qiyamul Hujja ist Schart. Das bedeutet, dass dass man die Argumente zu ihm bringt. Und Argument ist Koran und Mohammed alaihi salatu wassalam. Das ist Argument. Ja? Wenn das Argument zu ihm gekommen ist, hat er keine Entschuldigung mehr. Okay? Er hat keine Entschuldigung. Nicht in Strafe und nicht in Ism. Ja? Bei Strafe wäre Hujja nicht zu ihm gekommen, wäre er bei allen islamischen Gelehrten was entschuldigt. Und bei Namen gibt es unterschiedliche Taten. Ja? Es muss nicht einmal eine Tat des Kufr sein. Ja? Aber er ist trotzdem nicht entschuldigt. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Ja? Eine Tat. Jemand begeht eine Tat. Sie ist nicht Kufr. Wir reden jetzt normalerweise von Kufr, aber lass mir das jetzt auf die Seite. Eine Tat. Jemand begeht sie. Ein Muslim begeht eine verbotene Sache. Ja? Oder er begeht eine Sache, auf die sich Ahkam, wie sagt man das? Es folgen Ahkam auf dieser Sache, die er begangen hat. Ja? Zum Beispiel jemand sagt seiner Frau, du bist Talik. Du bist nicht mehr meine Frau, ich scheide mich von dir. Hat das Folgen? Ja, es hat Folgen. Ja? Wenn das das erste Mal ist, dann ist dieser Talak was? Raj'i, er kann sie wieder zurückgeben. Aber diese Frau, ab dem Moment, ab er Talak ausgesprochen hat, beginnt für sie diese Warteperiode. Wenn sie abläuft oder endet, ist sie nicht mehr seine Frau. Wenn er sie eventuell in dieser Idde zurückholt, ist sie wieder seine Frau. Aber er hat diesen einen Talak verbraucht. Er hat nur noch einen. Okay? Nur noch eine Chance. Wenn er ihr das zweite Mal Talak gibt, halas, dann kann er sie noch einmal holen. Und dann nicht mehr. Halas. Dann gibt es keinen Talak mehr. Wenn er ihr den Talak gibt, dann ist es aus. Definitiv. Weil Allah sagt, At-talaku marratan. Talak ist zweimal. Das erste Mal, okay, bringst du sie. Das zweite Mal, okay, bringst du sie. Das dritte Mal, kannst du sie wieder zurückbringen? Nein, halas, das dritte Mal ist aus. Okay? Ja. Kann es möglich sein, dass jemand seiner Frau sagt, Anti Talik, du bist nicht mehr meine Frau, aber er ist trotzdem entschuldigt mit Unwissen? Kann es sein? Er ist nicht entschuldigt mit Unwissen. Kann das sein? Sicher kann das sein. Er sagt seiner Frau, ich lasse mich von dir scheiden. Ja? Und dann kommt und sagt, ich habe nicht gewusst. Sagen wir, wo lebst du? Ich lebe in Medina. Wirklich? In Medina? Du lebst in Medina? Ja. Bist in Medina aufgewachsen? Hast deine Frau gesagt, Anti Talik? Ja. Und du wusstest nicht, dass wenn du das sagst, ist sie nicht mehr deine Frau? Nein. Erzähl das deiner Oma. Die ist nicht mehr deine Frau. Du bist nicht entschuldigt mit deinem Jahl. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wie konntest du ihr sagen, Anti Talik, und du wusstest nicht, was Talak ist? Verstehst du mich? Geht nicht. Subhanallah. Die gleiche Frage habe ich Sheikh Hazim in eine Nachricht geschickt. Ich sage, ein Bruder hat seiner Frau Talak gegeben. Ist dieser Talak gültig? Er hat es nicht gewusst. Ich sage, er hat es nicht gewusst. Wie konnte er dann Talak geben, wenn er es nicht gewusst hat? Ich sage, ja, Talak gibt es auch bei Ahlul Kitab. Die sind alle beide von Ahlul Kitab, haben Islam angenommen. Bei denen gibt es auch Scheidung. Aber Scheidung ohne Grenzen, grenzenlos. Du kannst der Frau geben, so viel du willst. Ich lasse mich von dir scheiden. Dann trifft sie dich morgen wieder. Ich lasse mich, du bist nicht mehr meine Frau. Und dann, weißt du, Aslen, Scheidung ist nur, wenn ihr vor Gericht geht und der Richter, egal was unter euch, aber bei im Islam nicht, das Wort, Allah hat es gehört, auch wenn die Menschen das nicht wussten. Auch wenn der Qadi es nicht wusste. Allah hat gehört, als du gesagt hast, du bist nicht mehr meine Frau. Und du hast das 3, 4, 5, 10 Mal gesagt. Die ist deine Frau nicht mehr seit dem dritten Mal. Ja? Nur, dass du die Tatsache nicht akzeptieren wirst, Yawmul Qiyam, inshallah ta'ala, wirst du dafür gefragt. Deswegen, ja, gestern schickt mir jemand Dings Frage. Ja, Mann hat seiner Frau schon das dritte Mal gesagt, du bist nicht mehr meine Frau. Ich scheide mich von dir. Anti Talik. Ja, das hat er gesagt. Aber die Sache ist jetzt folgende. Er will aber noch mit ihr leben und sie will noch mit ihm leben. Sie wollen sich nicht trennen. Aber er hat ihr dreimal bis jetzt gesagt, Anti Talik. Das, was ihr wollt. Ja? Das ist irrelevant. Sie ist nicht mehr deine Frau. Halas, das war's. Das war's. Sie ist nicht deine Frau. Halas, sie kann ihre Sachen packen. Du kannst, eventuell kannst du auch deine Sachen packen. Ist kein Problem. Ja? Aber sie ist nicht mehr deine Frau. Aber ich will noch mit ihr leben. Wir wollen noch zusammen sein. Ja, Habibi, es gibt Regeln im Islam. Du hast sie nicht befolgt. Dein Problem. Dein Problem, oder nicht? Aber diese drei auf einmal Talak geben ist Bid'ah, oder? Es ist natürlich, es ist Talak Bid'ah, aber er ist gültig. Manche Ulema sagen, er gilt nur einmal, wenn du sagst, ich gebe dir dreimal Talak auf einmal. Die sagen, das gilt nur einmal, okay? Manche Ulema sagen, das gilt dreimal sofort, okay? Aber die sagen, es gilt nur einmal, sie sagen, wenn du sagst, der Frau, ich gebe dir drei Talak auf einmal, es macht die Hikme kaputt, dass es drei verschiedene Jelsat sind, also drei verschiedene Phasen sind oder ja, Zeitabschnitte. Weil wieso ist das ist Allahs Hikme, dass es dreimal ist, okay? Du wirst wütend oder packst das Leben nicht mehr und sagst, Talas, du bist nicht mehr meine Frau. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir wie viel? Ja? Also drei, wie heißt das? Reinigungen, Barakallahu fikum. Das sind 4 Monate. Gibt er dir Zeit, dass du was? Dass du dir das überlegst und sagst, Talas, inshallah, Talas, das war ein Blödsinn, was ich hier. Ja? Du gibst deiner Frau Talak in dieser Zeit, in der wir jetzt heute leben, Allah Akbar. Das ist verrückt. Ja? Eigentlich war das nicht einmal wert, dass ich hier deswegen Talak gebe. Du überlegst es dir. Ja? Halas, es kann noch ein zweites Mal passieren. Aber diese Hikma, wenn du sagst dreimal Talak, diese Hikma ist aufgehoben. Allah hat das Tabaraka Ta'ala gemacht, damit du dir immer wieder überlegen kannst. Deswegen sagen ja die Ulema, wieso stellst du solche Fragen? Wir reden jetzt über Talak. Ja? Halas, kommen wir zurück, inshallah ta'ala. Ja? Qiyamul Hujja ist Schart. Fahmul Hujja ist kein Schart. Du kommst zu ihm und sagst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad alaihi salatu wasallam, ist der letzte Prophet, den Allah subhanahu wa ta'ala geschickt hat. Das steht in der Bibel, das steht in Taurat geschrieben, das steht in Injil geschrieben. Jesus hat darüber berichtet, alaihi salam. Moses hat darüber berichtet. Er sagt, ich verstehe das nicht. Kann man sagen, weil er es nicht versteht, ist er trotzdem ein Muslim? Er versteht es nicht. Man kann nicht sagen, er ist Kafir. Er ist ein Kafir, auch wenn er es nicht versteht. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Ob jemand versteht oder nicht versteht, das liegt nicht bei dir. Ja? Die Kuffar in Mekka, konnte jemand besser Arabisch reden? Also, wessen Worte waren besser als die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ja? Die haben sich aber trotzdem deppert gestellt und gesagt, wir verstehen nicht, was du redest. Wir verstehen das nicht. Wir kennen das nicht. Das ist uns unbekannt. Ihr seid trotzdem Kuffar, auch wenn ihr es nicht versteht. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Okay? Taib. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Kuffar, ihre Antwort ist Kulubuna Gulf. Kulubuna Gulf. Ja? Also unsere Herzen sind fi Ghilaf. Unsere Herzen sind bedeckt, verpackt. Wir verstehen nicht, was du da redest. Das ist für uns. Ja. Versteht ihr mich? So, das ist diese Eigenschaft von Kuffar. Sie verstehen nicht. Ja. Wallahi, ich habe das nicht. Wir verstehen das nicht. Wir kennen das nicht. Das ist eine Eigenschaft für sie. Deswegen darf ein Muslim auf keinen Fall sich diese Sache erlauben. Ja. Aber leider Gottes haben wir Menschen, die sich zum Islam bekennen. Wenn du versuchst, ihm Tauhid zu erklären, wenn du versuchst, ihm den Schirk zu erklären, dass er Schirk ist und dass Allah das nicht verzeihen wird, wenn er mit dieser Tat stirbt, Allah wird das nicht verzeihen. Was macht er? Er sagt, Allah, ich verstehe das nicht. Er tut so, als ob er es nicht versteht. Wie viele Leute, mit wie vielen Leuten hast du diskutiert? Du erklärst ihm, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Gesetzgeber ist. Und dass derjenige, der einen anderen Gesetzgeber außer Allah akzeptiert, dass er wie wer ist? Wie Juden und Christen. Ja? اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Sie haben ihre Rabbiner und Priester als Götter außer Allah angenommen. Adi ibn Hatim war ein Christ, der Islam angenommen hat. Er sagt, ja Rasulullah, ma kunna na'buduhum. Wir haben unsere Priester und Mönche und Vorgesetzten, wir haben sie nicht angebetet. Wir haben sie nicht angebetet, sie waren nicht unsere Götter, unsere Priester und Päpste und Rabbiner, sie waren nicht unsere Götter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, war es nicht so, als sie euch das Verbotene erlaubt haben, ja? Und das Erlaubte verboten haben, ja? Wart ihr nicht gehorsam in diesen Sachen? Er sagte ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, tilke ibadatuhum, Auf diese Art und Weise habt ihr sie angebetet. Und du kommst jetzt jemand und sagst, diese Parlamentsdemokratie, wer in diese Sache reingeht, was ist die Definition von Demokratie? Ja? Demokratie ist al-hukmulishab, demoskratoris, das Gesetzgebung gehört dem Volk. Mehrheit sagt, Schwule dürfen miteinander heiraten. Mehrheit, 30%. Nein, 49% sagen, dass Schwule heiraten ist nicht normal. Wir sind dagegen. Ja? 51% sagen, wir sind dafür. Ja? Hat niemand Allah gefragt, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist? Nein, Allah hat hier nichts zu suchen. Das Volk entscheidet, ob halal, haram, erlaubt, verboten. Und das ist Kufr und Bawah. Deswegen, die Demokraten sind keine Muslime. Warum? Weil sie einen anderen Gott genommen haben. Und das ist was? Das ist der Parlament. Und das ist ihre Sitzung. Ja? Die entscheiden, was halal ist, was haram ist. Aber Muslime verstehen das nicht. Warum? Weil die bösen Ulema, Kethabin, Dajjalile, Dajjalun, sie haben das Wort Demokratie, sie haben gesagt, das ist Shura. Muslime sitzen und tun sich, weil warum? Weil Muslime, Allah sagt, وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ. Wie ist die Angelegenheit der Muslime unter sich? Sie tun sich untereinander was? Beraten. Wie machen wir das? Wie machen wir das? وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ Allah. Frag deine Sahaba, wie wir vorgehen. Wenn du dich aber entscheidest, dann verlass dich auf Allah und mach so. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Das ist Shura. Muslime tun sich untereinander. Wir beraten uns. Ich, du, wir sitzen hier und beraten uns. Wie werden wir vorgehen? Aber was ist unser Fundament? Was ist unser Dustur? Was ist unser Fundament? Auf was greifen wir zurück? Auf Koran und Sunna. Wir greifen nicht zurück auf das ägyptische, auf die ägyptische Verfassung. Oder auf die kuwaitische Verfassung. Oder auf die jordanische Verfassung. Ja? Weil alle diese, zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, wir werden jetzt ein Land führen. Okay? Wir werden jetzt ein Land führen. Womit werden wir regieren? Ja? Die Scharia Islamia wird eine der Quellen unserer Gesetzgebung sein. Ja? Ja? Die islamische Scharia wird eine der Quellen der Scharia, der Gesetzgebung sein. Yani, Scharia al-Islamia setekun masdar min al-masadir litashri'. Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben Allah als Gesetzgeber und auch andere Gottheiten. Also wir haben Scharia als eine Quelle, dann haben wir das britische Gesetz, dann haben wir das französische Gesetz, dann haben wir das internationale Gesetz. Dann, was bedeutet das? Ist das erlaubt im Islam? Ebeden, nur Koran und Sunna, nur Scharia Islamia. Ala ay mazhab min al-mazahib. Ja? Weil die Mazahib unterscheiden sich nicht in Bezug auf die Quelle. Die Quelle ist das, was uns interessiert. Koran und Sunna. Ja? Auch wenn es danach zu Meinungsverschiedenheit kommt, der eine sagt, nein, wir machen so. Halas, auf was tust du dich stützen? Er sagt, wir stützen uns auf den Mazhab al-Hanafi. Sagen wir, yallah, bismillah, mumtaz. Er sagt, nein, wir nehmen Mazhab Hanbali oder Maliki. Sagen wir, mumtaz. Warum? Weil diese immer haben auf was zurückgegriffen? Auf Koran und Sunna. Aber das, was man heute den Muslimen verkauft, den Batil und die Lüge, die armen Muslime lassen sich so wie Schafe, wa yazen billah. Dajjalile. Aywa. Wollen wir weitermachen, inshallah ta'ala. Sagen die Kuffar zu Shu'aib a.s. Ja, Shu'aibu, ma nefkahu kathiren mimma takul. Shu'aib war dafür, Shu'aib a.s. Habt ihr gehört über Shu'aib? War dafür bekannt, dass seine Worte also ganz präzise und deutlich waren. Shu'aib war ein Mensch, der, wie sagt man das, Fasaha, also er hat ganz präzise und schön geredet. Nicht irgendwie, er redet irgendeine Lehja, irgendeiner aus Tirol kommt jetzt und will dir irgendwas erklären. Du verstehst ihn nicht. Ja? Oder irgendeine Lehja. Nein, er redet seine Sprache, die er geredet hat, deutlich, vollkommen, hochdeutsch, hocharabisch. Ja? Nicht irgendein. Shu'aib war dafür bekannt. Was, Wie antworten die Kuffar? Oh, Scheib, das meiste, was du uns da erzählst, wir verstehen das überhaupt nicht. Wir verstehen nicht das, was du da redest. Du kommst jetzt mit jemandem und versuchst ihm zu erklären. Koran und Sunna und die islamische Rhetorik. Deutlich, klar. Arabisch ist ganz klar und deutlich. Arabische Sprache ist die deutlichste. Warum? Die ist zwar nicht einfach und leicht, aber ein Wort sagt dir alles. Ja? Verstehst du mich? Ein Wort, du sagst ein Wort, dieses eine Wort, Subhanallah, hat so viele Bedeutungen, Allahu Akbar. Ja? Ein Wort, aber in jeder anderen Sprache ist der Fall nicht so. Deswegen, wie Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sagt, den Muslimen ist Pflicht, dass sie Arabisch lernen. Ja? Die Muslime müssen Arabisch lernen. Ja? Und wenn wir sagen müssen, dann sagen wir, sie sollten es zumindest versuchen, inshallah. Ja? Ob sie es lernen oder nicht lernen, entscheidet letztendlich Allah. Aber versuchen, Arabisch zu lernen, müssen wir alle, inshallah. Ja? Weil wenn wir schon einander sagen, Salam alaikum, Merhaben, Kefa haluke, sagen wir auch, Jazakallahu khairan, Barakallahu fik, Allahu Akbar, Subhanallah, Mashallah, Tabarakallah. Alle diese Worte sind arabische. Ja? Wir brauchen nur noch mehr Wortschatz. Ja? Ja, Rajul, ja, Walad, ja, Habibati, also im... Das war privat. Das war privat. Allahu Akbar, Barakallahu fik. Taib. La hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall diese, dass sie sich diese Ausreden, wir verstehen nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Sheikh, fa'akdhabahumullah. Allah verleugnet sie. Allah erklärt sie zu Lügnern, wenn sie sagen, wir verstehen nicht, wir kapieren das nicht, wir können das nicht checken. Allah erklärt sie zu Lügnern. Wa bayyana anna dhalika bisababit tab'a. Das ist nicht, weil sie nicht verstehen, sondern es ist, dass Allah ihre Herzen versiegelt hat. Was ist der Grund? Du erklärst ihm Religion. Du erklärst ihm, dass Jesus Prophet ist, ein Mensch. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam was? All der ganzen Menschheit geschickt worden ist und Jesus alaihi wasallam wurde seinem Volk geschickt. Das ist der Unterschied. Aber die Religion ist die gleiche. Dass man nur Allah anbetet, tabaraka wa ta'ala, und dass man, was? Die falschen Götter, wa yazim billah, ablehnt. Halas? Er kommt und sagt, ich verstehe das nicht. Ich check das nicht. Ich kapiere das nicht. Aber es ist nicht, dass er es nicht kapiert. Bel taba Allahu. Allah hat ihre Herzen, was? Ja? Versiegelt. Bi kufrihim. Ja? Wegen ihrem Kufr. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, falamma zahu, er sagt Allahu kulubahum, als sie sich für die Irre entschieden haben, hat Allah sie in die Irre geführt. Wie kannst du dich für die Irre entscheiden? Jemand, zum Beispiel, er wächst irgendwo auf im Dschungel. Er wächst auf im Dschungel. Halas? Er hat nie was gehört von Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder von Din oder Kitab oder Sunna. Auch keine anderen Bücher. Er kennt nicht Bibel oder damit er irgendwas daraus liest. Es gibt auch in Bibel Geschichten, die sind wahr, oder nicht? Ja? Es gibt auch in der Bibel Geschichten und Sachen, die sind was? Hack, oder? Muss man schon sagen, oder? Ja. Er hat nichts davon gewusst, gar nichts, okay? Ist dieser Mensch irgendwas schuldig bei Allah subhanahu wa ta'ala? Hat er Schuld für irgendwas? Wird er bestraft? Er wird sicher nicht bestraft. Allah wird ihn sicher nicht bestrafen. Er ist zwar kein Muslim, wir können nicht sagen, er ist ein Muslim. Er ist kein Muslim. Ein Muslim ist jemand, der Muhammad a.s. als den Propheten annimmt. Jemand kommt und sagt, La ilaha illallah, aber Muhammad lehne ich ab. Ist er ein Muslim? Er ist kein Muslim. Muslim ist also jemand, der den Propheten Muhammad a.s. als Propheten akzeptiert und anerkennt, so wie die Sahaba ridwanullahi alaihim das gemacht haben. Halas? Ja, das habt ihr, alhamdulillahi rabbil alamin. Jetzt diese eine Person lebt im Dschungel, hat nie Kontakt mit irgendwas gehabt. So eine Person ist was? Ja? Hat diese Person eine Wahl? Er hat keine Wahl. Aber in diesem Sinne, wenn Allah sagt, فَلَمَّا زَاغُوا, als sie sich, das bedeutet, Zeig bedeutet der Irregang. Zeig bedeutet Irregang, der falsche Weg. Als sie sich entschieden haben für den was? für den Ehegang entschieden haben, was bedeutet das? Ja? Er hatte die Möglichkeit, Sirat und Mustaqim zu gehen. Nein, nein, er hat sich für die Dalale entschieden. Was ist passiert als Strafe? Azagallahu kulubahum. Hat Allah ihre Herzen in die Irre geführt. Willst du Kufr? Tafaddal. Willst du Islam? Bitteschön. Es ist unmöglich. Du willst Koran und Sunnah, du willst Islam. Sagst jeden Tag, ihdina sirat al-mustaqim und Allah lässt dich auf Kufr und Schirk leben. Ist unmöglich. Aber du sagst, ihdina sirat al-mustaqim, aber willst falsche Gottheiten, willst Abdul Qadir al-Jailani anbeten, du willst Ahmed al-Rifai anbeten, du willst Hassan anbeten, Hussein anbeten, Ali anbeten, Fatima al-Zahra rufen, ja, Fatima. Hä? Sagst ihdina sirat al-mustaqim, das sind wie Feuer und Wasser. Unmöglich, dass so eine Person, dass Allah ihn recht leitet. Ja? Unmöglich. Dass du sagst, oh Allah, leite uns den geraden Weg. Aber du sagst, ja, Ali, unmöglich. So eine Person hat sich für den Kufr entschieden. Versteht ihr mich? So eine Person hat sich für den Schirk entschieden. Derjenige, der sagt, ja, Ali, ist er ein Muslim? Er ist kein Muslim. Er ist ein Muschrik. Derjenige, der sagt, ja, Hussein, ja, Fatima al-Zahra, ja, Abdul Qadir al-Jailani, ja Ahmed al-Rifai, Madad, ja Ahmed al-Rifai. Wer so etwas sagt, ist ein Muslim? Er ist kein Muslim bi Ijma'il Umma, sondern er ist ein Mushrikun, Kafirun, Mel'un. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor Kufr und Schirk bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.